wacht auf, wacht auf, wacht auf. Ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wal-aqibatu lil-muttaqeen, wala udwana illa ala al-zalimeen, wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya'i wal-mursaleen, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wir sind angekommen bei dem zweiten Unterricht der Unterrichtsreise, Reihe, eine Reise ins Jenseits. Wir hatten letztes Mal besprochen über den Zustand des Al-Ihtidar, das ist der Zustand, wo der Körper die Seele verlässt. Und wo die Engel kommen und wie sie mit der gläubigen Seele umgehen und wie sie mit der Seele der Kuffar umgehen und der Seele der muslimischen Sünder. Und jetzt werden wir inshallah behandeln den Tod. Den Tod eines Menschen und die Gründe für ein schlechtes Ende, auf das man sich davor hüten solle. Diese Unterrichtsreihe dient vor allem auch dazu, den Iman einer Person zu stärken. Den Iman zu stärken und sein Wissen zu erweitern. Das Erweitern des Wissens oder die Taqwa-Steigerung hängt immer mit dem Wissen zusammen, mit dem Wissen, wonach man handelt. Denn Allah sagt, innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama, nur die Gelehrten fürchten Allah. Denn wie willst du Allah fürchten, wenn du weder ihn noch seine Strafen kennst? Wenn du nicht Jahannam kennst, wenn du nicht die Akhira kennst, wenn du den Grab nicht kennst, wenn du die Befragung im Grabe nicht kennst und so weiter. Als Beispiel dafür, stell dir vor, du bist ein Angestellter in einer Firma, in einer Riesenfirma. Und der Chef, der höchste Chef dieser Firma, ist zu Besuch bei eurem Arbeitsplatz. Aber er steht da mit Jogginganzug. Und du wirst ihn, und du erkennst ihn nicht als den Chef an, sondern denkst, er ist ein normaler Mitarbeiter, wie du auch. Und dann wirst du natürlicherweise deine Arbeit wie gewohnt nachgehen. Das heißt, du wirst dich nicht irgendwie anstrengen, um die Person zu beeindrucken zu wollen. Machst deine Arbeit und so weiter und so weiter. Aber wenn du wüsstest, dass dieser Mann dein Chef ist, würdest du versuchen, dich bei der Arbeit anzustrengen und würdest versuchen, Fehler zu vermeiden und würdest versuchen, ein gutes Bild von dir abzugeben. Und so ist es auch mit Allah subhanahu wa ta'ala und einem Menschen sozusagen, Beziehungen zwischen ihnen. Wenn der Mensch Allah subhanahu wa ta'ala kennt, wird er sich vor ihm hüten und darauf achten, dass er nicht, dass er so gut wie keine Fehler begeht und dass er seine Gebote beachtet. Aber wenn die Person Allah nicht kennt, seine Strafen nicht kennt und so weiter, wird er sehr schlecht, eine sehr schlechte Beziehung mit Allah subhanahu wa ta'ala wird, haben. Er wird eine sehr schlechte Beziehung mit Allah subhanahu wa ta'ala haben und er wird sehr nachlässig mit ihm umgehen und er wird mit den Sünden sehr leichtfertig umgehen. So, als erstes erwähnen wir eine Geschichte oder eine Erzählung von Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, also der Sohn von Imam Ahmed, rahimahullah. Als Imam Ahmed im Sterbebett lag, und zur Zeit des Todes macht man ja Stadien durch, das hatten wir ja auch besprochen, wie zum Beispiel auch beim Schlaf. Allah sagt ja, Allahu yatawaffal anfusahina mautiha wallati fi manamiha. Also, dass Allah die Seele in dem Moment des Schlafes nimmt. Dass Allah die Seele im Moment des Schlafes nimmt. Und der Tod ist auch, der Schlaf ist auch der kleine Bruder des Todes. Und als Imam Ahmed, also beim Sterben ist es halt so, man fällt in Ohnmacht und dann wacht man wieder auf und dann fällt man wieder in Ohnmacht und so weiter. Also phasenweise sozusagen. Und als Imam Ahmed rahimullah im Ohnmacht lag, sagte er, la ba'd, la ba'd. Nein, noch nicht, nein, noch nicht. Und sein Sohn war besorgt, weil er dachte, er will damit sagen, ich will nicht sterben. Er fragte seinen Vater, als er aufwachte, oh mein Vater, warum sagtest du, nein, noch nicht, nein, noch nicht? Imam Ahmed sagte, der Shaitan stand neben mir, auf seine Finger beißend und sagend, oh Ahmed, du bist mir entwischt. Also sagte ich, nein, noch nicht, nein, noch nicht, bis ich sterbe. Also dann werde ich sicher sein, sozusagen. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimullah sagt, Der Grund, warum dies passiert, ist, weil der Shaitan realisiert, dass dies seine letzte Chance mit dir ist. Weil wenn du tot bist, dann bist du weg für den Shaitan. Da kann er dich nicht mehr drehen wollen, sozusagen. Und wenn man in Zeiten der Leichtheit gegen den Shaitan verliert, was ist dann mit dir, wenn es hart wird? Wenn der Shaitan bei deinen Lebzeiten, er kommt zu dir, macht ab und zu Waswasa, oder die Shayatin der Menschen kommen zu dir und sagen dir zum Beispiel, dein Bart sieht nicht so gut aus, rasier den ab, die Shayatin der Menschen, oder sie sagen, mach dein Hijab ab, es passt dir nicht, oder es passt nicht in diese Zeit und so weiter. Und sie machen Waswasa. Aber wenn du im Moment des Todes bist, danach hat der Shaitan es richtig auf dich abgesehen, weil dies seine letzte Chance ist, dich zum Käfer zu machen und dich für immer in die Hölle zu stecken, sozusagen. Und das ist das Ziel von Shaitan. Und das ist auch der Grund, warum wir bei unserem Gebet Zuflucht nehmen. In dem Hadith, der Sahih ist, wo Rasulullah vor vier Dingen Zuflucht zu suchen pflegte. Und ein Teil davon, Allahumma inni a'udhu bika min fitna, fitnat al-mahya wal-mamat. O Allah, ich nehme meine Zuflucht bei dir vor der Versuchung des Lebens und des Todes. Und das ist gemeint hier, die Fitna des Todes. Die Fitna des Todes ist das hier. Und davon muss man, oder soll man Zuflucht nehmen. Und manche Gelehrte haben diese Dua sogar als Pflicht eingestuft. Aber ist Wallah alle meine Sunna. Taib. Und der wichtigste Zeitpunkt deines Lebens ist welcher? Ist es der Anfang deines Lebens? Ist es die Mitte deines Lebens? Ist es das Ende deines Lebens? Der wichtigste Zeitpunkt deines Lebens ist Al-Khawatim. Dein Ende. Das Ende ist der wichtigste Zeitpunkt. Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Men mata ala shay bu'itha alayhi. Men mata ala shay bu'itha alayhi. Wer auf etwas stirbt, wird danach wiederbelebt. Das heißt, zum Beispiel, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer bei der Hajj, also Hajj im Zustand des Ihram, die Talbiya sagend, stirbt, wird damit wieder auferstehen. Also wird Yawm al-Qiyamah auferstehen im Zustand des Ihram, und er wird sagen, Allahumma labbaik, und so wird er wieder auferstehen. Und der Ihram ist, wie bei vielen das falsche Verständnis ist, es ist nicht dieses Kleidungsstück, es ist nicht das Kleidungsstück, sondern es ist der Zustand, wo einem ein paar Dinge haram sind, die eigentlich halal sind. Und das Wort Ihram ist von haram, yani. Zum Beispiel, wenn jemand Alkohol trinkt, er trinkt Alkohol, dann macht er Zina und danach stirbt er in einem Rauschzustand mitten auf der Straße oder so. Dann wird er damit wiederbelebt. Und zum Beispiel der Schahid, der Märtyrer, wer als Schahid stirbt, wird auch als Schahid wieder auferstehen. Launuhu launu dam wa rihuhu rihul misk. Ich glaube, der Hadith war so, auch Kamakal, oder wie er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seine Farbe ist die Farbe des Blutes, aber der Geruch seines Geruchs ist Moschus. Und Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in seinem Dua, Allahumma ja'al khayra a'mali khawatimiha. O Allah, lasse meine Taten, oder lasse meine besten Taten, meine ich. O Allah, lasse meine besten Taten die letzten sein. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem anderen Hadith, einer von euch begeht die Taten der Leute von Jannah, bis das ihm Vorgeschriebene erreicht. Beziehungsweise einer von euch begeht die Taten der Leute von Jannah, bis er Jannah so sehr nahe ist. Bis er Jannah sehr nahe ist. Und danach erreicht ihm das ihm Vorgeschriebene und er begeht Taten der Hölle, so dass er in die Hölle geht. Und umgekehrt, einer begeht die Taten der Taten des Höllenfeuers. Und danach, bis er ein ganz kurzes Stück von der Hölle entfernt ist, und danach begeht er am Ende die Taten der Leute von Ahlul Jannah, von den Leuten von Jannah, und danach wird er ins Paradies kommen. Wie viele Leute haben wir gesehen, die 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre stabil auf dem Dien Allahs war, die den Dien Allahs subhanahu geliebt und praktiziert hat, und danach nach ein paar Jahren siehst du sie nicht mehr. Das könnte auch ein Zeichen für ihr Ende sein, weil das ihnen vorgeschriebene die Hölle ist. Deswegen müssen wir uns davor hüten, schlechte Taten zu begehen. So, die Gründe für ein schlechtes Ende. Was sind die Gründe, dass für ein schlechtes Ende? Erstens, Al-Fasad fil I'tiqad. Das bedeutet Fehler oder Verdorbenheit in der Aqida. Fehler oder Verdorbenheit in der Aqida. Als Beispiel dafür, sag mal, du hast einen Computer. Er funktioniert für 1 bis 2 Tage gut. Und nach einem Monat funktioniert er nicht mehr. Und dann bringst du ihn zum Reparatur. Und du siehst den Fehler nicht, aber der Fehler ist innen, in dem Computer drin. Und zum Beispiel, du denkst, dein Iman ist gut. Und im Todesmoment siehst du, dass du etwas Defektes in deiner Akida hast. Und dann kann es sein, du schmeißt deinen ganzen Islam weg. Dann gibst du deinen ganzen Islam auf wegen einem Fehler in der Akida. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man seinen Dien lernt. Und dass seine Akida lernt, die Fundamente seiner Religion lernt, auf dass man nicht ein schlechtes Ende ausgesetzt wird. Allah sagt in Surah 18, Vers 103 bis 104: Sag, sollen wir euch Kunde geben von denjenigen, die an ihren Werken am meisten verlieren, deren Bemühen im diesseitigen Leben fehlgeht, während sie meinen, dass sie gut handeln würden? Hier beschreibt Allah, sollen wir denn nicht von dem berichten, von denjenigen, die am meisten an ihren Taten verlieren? Die tun Gutes, beziehungsweise die denken, die haben eine gute Absicht und tun Taten und denken, das wäre gut, aber sie gehen fehl, sagt ja Allah. Oder zum Beispiel Surah 39, Vers 3, wo Allah den Schirk der Muschrikin von den Quraysh beschreibt, wo sie sagte: Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wir beten sie nicht an, außer dass sie uns Zutritt zu Allahs Nähe verschaffen. Sie haben eine gute Absicht. Sie sagen, wir können Allah nicht so dienen, sozusagen. Und wir dienen erstmal den anderen, und dass sie Allah Fürsprecher machen. Aber trotzdem sind es Muschrikin. Allah sagt in Surah 10, Vers 18: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Und sie beten neben Allah etwas an, was ihnen weder nützt noch schadet, und sie sagen, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Die Taten der Quraysh sind auch fehlgegangen. Und zweitens, El-Udu El-Istiqame. Das bedeutet Abschweifung vom rechten Weg. Abschweifung vom rechten Weg. Als Beispiel dafür Iblis. Iblis war jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala sehr viel gedient hat. Er war einer der rechtschaffenen Diener, und er war sogar unter Anwesenheit der Malaika. Aber als Allah subhanahu wa ta'ala Adam a.s. erschaffen hat, und er sagte: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch nieder vor Adam, da taten sie dies, außer Iblis. Und eine andere Aya: فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Und er wandte sich ab, wurde hochmütig und wurde einer der Kuffar. Also was ist ein schlecht, was wird das Ende vom Shaitan sein, vom Iblis? Von Iblis sein Ende wird sein, dass er in der Hölle kommen wird. Und Iblis war jemand, der war ein großer Abid, ein großer Diener Allahs, also Diener, der Allah viel gedient hat, aber der Grund für sein schlechtes Ende war Al-Kibr, war dieser Hochmut. Als er Adam a.s. sah, und er sah, er ist aus Lehm oder aus Ton, yani, da sagt er: Khalaqta ana khayrun minhu. Ich bin besser wie er. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mich hast du aus Feuer erschaffen und ihn hast du aus Lehm erschaffen. Deswegen muss man sich sehr hüten davor, hochmütig zu sein, auf dass man nicht ein schlechtes Ende wie der Iblis bekommt. Ein weiteres Beispiel ist dafür Bel'am. Bel'am wurde durch die Liebe zu Dunya und dem Befolgen der Hawa wurde er vernichtet. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt in Surah 4, Vers 175 bis 176 oder Surah 3, Vers 175 bis 176, ich bin da nicht ganz sicher, wallah alam. Er sagt da, Wajlu alayhim, also und verkünde ihn die Geschichte von Bel'am sozusagen. Also Bel'am, sein Name ist dort nicht erwähnt, aber vom Tafsir dieser Ayah. Yani. Und Bel'am, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir haben ihn unsere Ayats gegeben sozusagen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm Wissen gegeben und dieser Bel'am war ein richtiger Gelehrter, er hatte viel Wissen. Yani. Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt das und Naam. Und dieser Bel'am, er machte, wie Allah erwähnt, in Salacha von den Ayat Allahs. In Salacha bedeutet, wie eine Schlange sich von ihrer Haut häutet, so hat dieser Bel'am sich von den Ayat Allahs rausgeschmissen, sozusagen, er hat sich rausgehäutet. Sein Volk war im Krieg mit Musa a.s. Also Bel'am war einer von Bani Israel. Und er sagte, und sein Volk sagte zu ihm, ja, Bel'am, mach Dua gegen sie. Und Bel'am war jemand, er kannte den Namen Allahs, den geheimen Namen Allahs, und er war, wenn er Dua gemacht hat, hat Allah sofort angenommen. Und Bel'am ritt dann mit seinem Esel, war das glaube ich, Esel müsste das gewesen sein, er ritt mit seinem Esel näher zu Musa a.s. seine Leute. Und er wusste, dass Musa a.s. ein Prophet Allahs ist, ein Gesandter Allahs. Und er fing Dua zu machen. Ja, Allah vernichte Musa, vernichte sein Volk, vernichte sie und so weiter. Und Allah drehte seine Zunge und danach sagte Bel'am, ja Allah vernichte mich, vernichte mein Volk und so weiter. Und im Tafsir ibn Kathir, rahimahullah, ist, dass der Esel sogar sagte, also sogar der Esel hat Dua gegen Bel'am gemacht und Bel'am wurde dadurch vernichtet. So. Wodurch wurde also Bel'am vernichtet? Und Allah sagt sogar sein Beispiel, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Und das Beispiel von ihm ist wie das Beispiel eines Hundes. So sehr hat sich dieser Mann erniedrigt. Oder so sehr wurde er erniedrigt. Yani. Und wir haben jetzt gelernt, Iblis wurde durch Kibr, hat ein schlechtes Ende bekommen. Oder wird ein schlechtes Ende kriegen. Bel'am hat ein schlechtes Ende bekommen, wegen der Liebe zu Dunya und der Befolgen der Hawa. Wegen der Liebe zu Dunya und der Befolgen seiner Gelüsten. Und der nächste ist Barsisa. Barsisa war von Bani Israel. Drei Brüder gingen zu ihm und die drei Brüder wollten zum Dschihad fi Sabilillah auswandern. Auf dem Weg Allahs, ja, ne? Und sie hatten aber eine Schwester, was sie daran sozusagen gehindert hat. Und die wussten, und Barsisa war bekannt dafür, dass er ein rechtschaffener Abid ist, ein rechtschaffener Diener Allahs ist, ein gottesfürchtiger Diener Allahs. Und dann haben die sich gedacht, okay, wir gehen zu ihm, fragen ihn, auf das unsere Schwester in guten Händen ist. Und dann gingen sie zu Barsisa. Und die sagten, haben sie ihm die Lage erklärt, die Sache erklärt, und Barsisa sagte, A'udhu billahi minkum. A'udhu billahi minkum. Ich nehme meine Zuflucht bei Allah vor euch. Ich nehme meine Zuflucht bei Allah vor euch. Da sind die drei Brüder weggegangen, danach kam der Shaitan mit seiner Wasser zu Barsisa und sagte ihm, ja Barsisa, wie kannst du diese Brüder davor abhalten? Geh zu ihm hin. Nimm sie auf und das und das und das, macht er seine Waswasa. Und Barsisa ging zu den Brüdern und sagte, ich nehme eure Schwester auf. Und er nahm die Schwester auf und die drei Brüder gingen zum Dschihad fi Sabilillah. So. Und Barsisa nahm sie auf, aber er nahm sie nicht in seinem Haus auf. Also er hatte sein eigenes Haus und ihr Haus war nebendran oder in der Nähe, aber sie waren ja nicht separat, waren getrennt. Nicht in einem Haus haben die zusammengelebt. Weil Barsisa hatte Takwa. So. Und immer wenn Barsisa Essen gemacht hat, also für die Frau, hat er es nicht vor ihrer Tür gestellt, er hat es vor seiner Tür gestellt. Und das ging eine Zeit lang so. Und danach sagte Shaitan, machte seine Waswasa. Und er sagte: Ja, Barsisa, wie kannst du sowas machen? Wenn die Frau die Tür aufmacht und zu deinem Haus läuft, dann sehen sie die Leute. Du machst Fitna. Du machst Versuchung. Diese Frau, du machst Versuchung, ja, für die Menschen. Also wegen der Frau, weil die Leute die Frau sehen. Danach hat Barsisa, okay, hat er das Essen genommen und er hat es immer vor ihrer Tür gestellt. Er hat das nicht mehr vor seiner Tür gestellt, er hat das vor ihrer Tür gestellt. Und das ging eine Zeit lang so weiter. Und dann sagte Shaitan wieder mit seinem Waswasa. Er sagte: Ja, Barsisa, wie kannst du sowas machen? Immer wenn sie die Tür öffnet, dann sehen die Leute sie. Du machst immer noch Fitna. Sie macht immer noch Fitna. Sie ist immer noch eine Versuchung für die Menschen, ja. Und Barsisa ließ sich wieder das einreden und er brachte das Essen. Brachte in ihr Haus. Ja, er nahm das Essen und brachte es immer in ihr Haus. Und das ging eine Zeit lang so weiter. Und dann kam der Shaitan, der sagte: Ja, Barsisa, diese Frau, die Brüder haben sich verspätet, ja, die sind schon lange unterwegs gewesen. Und der Shaitan nutzte das natürlich aus. Und er sagte: Ja, Barsisa, diese Frau ist einsam, red doch mit ihr. Und dann Barsisa hat angefangen mit ihr zu reden. Aber nicht direkt, sondern er hat geschrien. Und die waren durch eine Wand getrennt. Deswegen mussten sie schreien, damit sie sich hören. Und die Frau schrie zurück. Also, dass sie sich hören, ja, dann mussten die lauter reden. Und das ging eine Zeit lang so weiter. Und danach kamen sie sich immer näher und näher und näher und näher. Und die Gespräche wurden länger und länger und länger und länger. Und danach hat Barsisa, hat er mit ihr Unzucht gemacht. So. Darüber hinaus wurde diese Frau sogar schwanger. Und sie gebar das Kind. Und der Shaitan gibt sich natürlich nicht mit sowas zufrieden. Er will mehr. Dann sagt der Shaitan: Ja, Barsisa, diese Frau wird niemals schweigen, wenn die Brüder kommen. Die Brüder werden wissen, entweder du hast Zina mit ihr gemacht oder die werden sagen, warum hast du sie nicht beschützt? Also, dass jemand anderes mit ihr Zina macht. Warum hast du sie nicht beschützt? Und das Kind war Beweis für seine Zina sozusagen. Da kam der Shaitan und der sagte ihm: Ja, Barsisa, so und so. Und dann ging der Barsisa und tötete das Kind. Und danach kam der Shaitan wieder und machte wieder Waswasa. Und er sagte: Barsisa, diese Frau wird nicht schweigen, die wird das erzählen. Und was hat er gemacht? Er hat sie dann auch getötet. Und er hat sie dann in diesem Haus er hat sie dann in dem Haus vergraben. Danach kamen die Brüder zurück und die fragten nach ihrer Schwester. Und er sagte: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Von Allah zu kommen wir und zu ihm ist die Heimkehr. Sie wurde krank, ist verstorben und ihr Grab ist dort. Und er zeigte natürlich auch ein anderes Grab. Und die Brüder träumten und der Shaitan zeigte ihnen im Traum das wahre Grab ihrer Schwester. Danach wachte eine der und dann wachten die Brüder auf und sie sagten, der eine Bruder erzählte es dem anderen Bruder. Ich habe das und das getan. Der andere Bruder sagte zu ihm: Ich habe dasselbe geträumt. Und alle drei Brüder hatten denselben Traum. Danach gingen sie und gruben das Grab aus und fanden ihre Schwester mit einem Kind darin. Und danach gingen sie zu Barsisa und nahmen ihn mit, damit sie ihn vor Gericht zerren. Yani. Und sie nahmen Barsisa mit und auf dem Weg dorthin kam der Shaitan wieder zu Barsisa, aber diesmal in Form einer menschlichen Gestalt. Und er sagte zu Bar Sisa, ich werde dich hier rausholen, wenn du Sujud vor mir machst. Also du musst Sujud vor mir machen und ich werde dich hier rausholen. Und Bar Sisa machte Sujud vor dem Shaitan. Und der Shaitan war damit zufrieden sozusagen und ging weg. Und danach wurde Bar Sisa hingerichtet. Was sehen wir aus dieser Geschichte? Bar Sisa von einem rechtschaffenen Mann begann er Zina, dann begann er Doppelmord und danach wurde er zum Käfer, indem er Sujud vor dem Shaitan gemacht hat. Von einem Rechtschaffenen zu einem Käfer und welch schlechtes Ende ihn getroffen hat. Danach eine weitere Geschichte, um uns zu ermahnen. Ibn Jawzi, rahimahullah, erzählt von einem Mann, der Ibn Abdurrahim hieß. Im Jahr 270 oder 280 nach Hijri war dies. Und da war ein Mujahid, der gegen die Römer kämpfte. Und er kämpfte für lange Zeit. Und bei einem Kampf umkreisten sie ein Schloss. Und sie umkreisten ein Schloss und da war eine Frau. Und dieser Ibn Abdurrahim, der sah die Frau und er hat sich in sie verliebt. Und er begann dann mit ihr zu reden. Und er fragte sie, wie er reinkommt, also in dieses Schloss. Ja. Und sie sagte, oder sie sagte, werde Christ. Dann kannst du kommen, ja, ne? Und um sie zu heiraten sozusagen. Und sie sagte, er muss Christ werden. Was tat dieser Mann? Er wurde Christ. Und dieser Mann hatte viel vom Koran auswendig. Wenn er nicht sogar ein Hafiz vom Koran war, jemand, der den Koran komplett auswendig kann. Und er hatte auch Wissen. Und danach vergingen Jahre und die Muslime von früher sahen ihn. Und die fragten ihm, was aus ihm geworden ist, ja, was aus dem Koran geworden ist. Und so weiter und so weiter. Und er sagte ihnen, ich habe den gesamten Koran vergessen, außer eine Aya. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Vielleicht werden diejenigen, die ungläubig sind, wünschen, Muslime gewesen zu sein. Sura 15, Vers 2 bis 3. Und dann geht es noch weiter, lasse sie nur essen und genießen und sich durch falsche Hoffnung ablenken lassen. Sie werden es noch erfahren. Und hier sehen wir, dieser ein Mujahid, fisabilillah, einer, der viel vom Koran hatte, einer, der viel Wissen hatte, ist ein Murtad geworden, hat den Dien Allahs verlassen und hat nur noch eine Ayah vom Koran behalten. Rubbama yadullu alladhina kafaru. An diesem Tag, vielleicht werden diejenigen, die ungläubig sind, sich wünschen, Muslime gewesen zu sein. Und vielleicht, ja, auf jeden Fall. Und nachdem du die Rechtleitung bekommen hast, musst du standhaft darauf bleiben. Du musst standhaft auf dieser Rechtleitung beharren. So wie in Sura 11, Vers 112, wo Allah dem Propheten sagt, Festaqim kama umirt. Bleibe so, verhalte dich recht, wie dir befohlen wurde. Verhalte dich recht, wie dir befohlen wurde. Ja, wenn du heute die Rechtleitung hast, heißt es nicht, dass du sie noch morgen hast. Du musst standhaft auf dem Weg, auf den Dien des Islams bleiben. Und ein Mann kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte: O Rasulullah, gib mir einen Ratschlag, welches mir ausreicht und niemand danach fragen muss. Also, dass er. Gib mir einen Ratschlag, was mir reicht und dass ich niemanden danach mal meinen Nasiha fragen muss, sozusagen. Der Gesandte Allah sagte: Kul amantu billah, thumma istaqim. Kul amantu billah, thumma istaqim. Sprich, ich glaube an Allah und bleibe danach standhaft. Ja, standhaft auf diesem Glauben. Und der dritte Grund für ein schlechtes Ende ist Al-Isra' al-Ma'asi. Al-Isra' al-Ma'asi. Das bedeutet das Bleiben oder das Beharren auf Sünden. Und was die Ulema sagen ist, das Bleiben auf kleinen Sünden macht es zu einer großen Sünde. Das Bleiben auf kleinen Sünden sogar macht es zu einer großen Sünde. Imam al-Dhahabi rahimahullah sagte in seinem Buch Al-Kaba'ir, wo er über schlechte Enden redet, erwähnt er die Geschichte eines Schachsüchtigen, also Schach. Er war süchtig nach Schach. Als dessen Ende kam, wurde ihm gesagt, sag La ilaha illallah. Und er konnte es nicht sagen und kurz bevor er starb, wiederholte er Schachmat, Schachmat, Schachmat. Er sagte nicht La ilaha illallah, er sagte Schachmat. Und er erwähnt noch eine andere Geschichte, von wo einem Todeszeitpunkt ist, also und um ein Glas Berauschendes geboten hat. Und Ibn Qayyim rahimullah erwähnt eine Geschichte einer Person, der gesagt wurde, sag La ilaha illallah. Er konnte es aber nicht sagen, er konnte La ilaha illallah nicht sagen, aber er konnte flüssig reden. Er konnte noch reden, aber La ilaha illallah konnte er nicht sagen. Und so hat ihm auch ein schlechtes Ende getroffen. Und wir sehen heute auch, wir hören heute auch viele Geschichten, wo die Leute im Sterben liegen und sie waren zum Beispiel musiksüchtig oder sowas und danach, wenn zu ihnen gesagt wird, sag La ilaha illallah, dann sagen die, mach die Musik an. Oder sie sagen, sag La ilaha illallah und sie sagen, nein, hol mir meine Haram-Freundin oder sowas. Man hört Geschichten über Geschichten und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns standhaftig machen auf den Dien. Vierter Grund ist, Da'af al-Iman, ein schwacher Iman. Suleiman ibn Abd al-Malik, ein Khalifa der Umayyah, der Bani Umayyah, besuchte Mekka und Medina und fragte, hat jemand von euch einen Sahabi getroffen? Sie sagten ja, Abu Hazim. Er sagte, ruft ihn. Also brachten sie ihn. Suleiman ibn Abd al-Malik stellt ihm eine Frage. Wie kommt es, dass wir den Tod verabscheuen? Wie kommt es, dass wir den Tod hassen? Der Sahabi sagte ihm, weil ihr diese Welt aufgebaut habt und eure Akhira zerstört habt. Also verabscheust du oder ihr, das zu verlassen, was du aufgebaut hast, um dahin zu gehen, was du zerstört hast. Und der schwache Iman folgt aus Liebe zur Dunya. Der schwache Iman folgt aus der Liebe zur Dunya. Und die Gelehrten sagen, wenn jemand Liebe zu dieser Dunya hat, bevor die Person stirbt, wird er an dem hängen, was er geliebt hat. Yani die Dunya, und wird Allah hassen zu treffen, weil er ihn von seinem Geliebten genommen hat. Also er wird Allah hassen, weil Allah ihn von seiner Dunya getrennt hat und die Dunya, die er geliebt hat. Und dies ist eine gefährliche Sache. Weil wenn du es hast, Allah zu treffen, dann hasst er es, dich zu treffen. Als Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, sagte, als er starb, sagte er, willkommen Tod, ich warte seit langer Zeit auf dich. Ich warte auf das Versprechen Allahs an mich. O Tod, glaub nicht, ich wollte auf der Dunya leben, wegen der Liebe zu ihr. Der Grund, warum ich auf dieser Welt leben will, ist, um die heißen Tage zu fasten und zu beten in den langen, kalten Winternächten. Die Sahaba haben den Tod geliebt. Wir hassen den Tod. Und Allah weiß am besten. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين